Ja, eigentlich wollte ich schön draußen auf der Terrasse aufnehmen. Wetter ist ja schön heute. Aber leider ist wieder auf so einer Motocross-Strecke, die 5 Kilometer weg von hier ist, Luftlinie. Aber die man selbst hier im Garten dann noch laut hört, seit 3 Tagen, Remi-Demi. In Zeiten, wo man mir immer einen vorlabert, ich soll irgendwo mehr bezahlen für Umweltschutz und hast nicht gesehen und wir müssen in die Natur denken, ist das sowieso irgendwie absurd, dass da wird der Sprit und die Abgase verballert, um noch ein bisschen durchs Gelände zu hüpfen. Ist auch alles so ein Anachronismus. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch gut geht, bis die Leute mal begreifen, dass Umweltschutz uns wehtun wird oder wir halt den Planeten an die Wand fahren. Ich habe das Gefühl, so richtig begriffen haben die meisten das noch nicht, sonst würden sie ja nicht da immer noch rumballern. Naja, ist gehupft wie gesprungen. Ich werde es nicht ändern. Mache ich es halt drinne. Warum mache ich's? Weil wir jetzt, ja, heute, nee, morgen, na gut, bis es rauskommt oder naja, vielleicht einen Tag zu früh, aber ich glaube, so wichtig ist es auch nicht, 1 Jahr dabei sind mit der neuen Version des Podcasts. Und ich glaube, wir intern sind sehr zufrieden mit, ne, die Verstärkung durch den Poilettentab hier war genau das Richtige. Ich glaube, das habt ihr selber gemerkt. Klar, durch Holgers Unglück war das natürlich jetzt noch doppelt passend, weil dadurch konnte er einspringen, der eigentlich nur ab und zu mitmachen wollte. Wie auch immer, 3 Mann ist dann auch einfacher. Ich hoffe auch, dass wir ab der nächsten Folge wieder so zu dritt sind oder Holger zumindest mal kurz reinhört oder so. Der ist ja jetzt wieder daheim und jetzt muss er ja auch den Weg zurück in die Normalität finden. Von daher gehört er ja auch in den Podcast, fertig ist. Ne? Ich wollte einfach nur so, ja, mehr so einen einfachen Überblick mal machen, was wir so in einem Jahr gemacht haben. Seitdem wir dabei sind, am 11.09. haben wir den neuen Podcast das erste Mal angekündigt, weil einfach für uns irgendwie nichts Passendes auf dem Markt war. Also das gar nicht irgendwie abwertend oder böse gemeint, sondern einfach das, was es da so an Geocaching-Podcasts gab, war einfach nicht das, was uns so zusagte. Uns fehlte ein bisschen, ja, tatsächlich der Boulevard. Und ich hatte mir das auf Kreta so überlegt, dass ich irgendeinen Podcast, ich weiß gar nicht welchen, ist auch egal, hörte und dachte, nee, irgendwie muss da mal ein Gegengewicht für da sein. Wenn alle immer nur, ach, alles ist toll, berichten und ach, wir könnten hier wieder was gewinnen, das war nicht unser. Also haben wir gesagt, wir kommen mit unserem Boulevard wieder in etwas neuer Aufmachung, halt mit dem Yeti dazu. Und das waren 2-3 Mails und das war eigentlich geklärt. Das war echt ein Witz, also das hatten wir wirklich schnell vom Tisch. Wie gesagt, am 11.09. war dann die erste Ankündigung und am 14.09. ja, die Folge 0,5, 7 Minuten lang nur, für uns die kürzeste Folge wohl fast ever. Nee, Holger hat nochmal so einen Zwischenteil gemacht, egal, war eine sehr, sehr kurze Folge, weil wir davor aber auch schon wirklich intensiv getestet haben, was wir denn nun machen, also welches Tool wir benutzen. Und ganz ehrlich, Skype oder auch dieses Studio-Link, also das mag alles bei anderen gut laufen, also bei uns funktionierte das hinten und vorne nicht. Das, also, und dann teilweise so eine Bedienung wie da in Linux auf der Command Line. Nee, ging nicht. Das war es einfach nicht. Und hängen geblieben sind wir halt bei der PodWG, weil das einfach der beste Kompromiss war. Gibt ganz viele Server, die auch ähnlich wie die PodWG sind, aber die sind wieder mehr auf Spiele zugeschnitten und hast nicht gesehen. Und nachdem es am Anfang ein bisschen geruckelt hat, läuft die PodWG ja jetzt mittlerweile echt stabil vor sich hin. Ja, mach mal ein bisschen Hall drauf sein, plötzlich bei einem, beim anderen wieder nicht. Liegt auch an, muss nicht an unserer Technik liegen, kann auch an der Technik des Hörers liegen. Muss es sogar zum Teil, weil manche haben dann Hall, andere nicht. Ja, weiß man nicht. Das ist halt ein Server im Hintergrund, das ist mit Sicherheit nicht das edelste und teuerste an Server. Aber für live, finde ich, reicht es vollkommen. Und in der Konserve ist das ja eh ein anderer Schnack. Die Aufnahme ist nochmal durch Auphonic gelaufen und die ist dann, ja, auch wesentlich besser. Was dann dem Yeti, dem Poilettentab hier, warum der Yeti heißt, guckt auf der Homepage, werdet ihr finden, ist da auch beschrieben. Auffiel war, dass wir die Folge 0,5 Init tatsächlich genau 2 Jahre nach der letzten Folge des Vorgänger-Podcasts die Schweigende Mehrheit gemacht haben. Das war wirklich Zufall, aber irgendwie natürlich auch ein schöner Zufall. Das hat ja irgendwie was. Und beim Cachen stehen eher Laufzahlen. Wir auch, gar keine Frage. Ja, am 18.09. war die Homepage schon auch endlich richtig fertig. Vorher war sie noch so ein bisschen bröckelig und musste ich alles noch ein bisschen hin und her schieben. Aber so 18.09. war der Termin, wo man sagen kann, okay, jetzt hatten wir eine Homepage, die auch nach der schweigenden Mehrheit 2,5 aussieht. und die auch funktioniert. 3 Tage später, am 21.09., also nur eine Woche nach der ersten Folge, kam dann die richtige Folge 001. Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, wie lange, weil, mein Gott, die waren alle sehr lang. Wir sind halt nur mal 2 bis 3 Stunden. Da können wir auch nicht viel dran ändern. Ich glaube, da werden wir auch nichts dran ändern. 23.09. waren wir dann auch bei Spotify. Das war einfacher als gedacht, weil vorher hieß das oft, oh, das ist kompliziert, sich da anzumelden und so. Nee, das lief recht glatt durch und am 23.09. waren wir da schon gelistet. Und wie wir ja mittlerweile wissen, hören auch ein paar über Spotify, also war der richtige Schritt. Noch 2 Tage später, 25.09., dann waren wir auch bei iTunes. Keine Sorge, es geht jetzt nicht im Tagesrhythmus weiter, sondern wirklich nur so die Highlights. Am 25.09. waren wir dann endlich bei iTunes. Wobei das immer noch ein Krampf ist. Also diese ganze Apple-Welt ist für mich absurd. Also jetzt sind wir bei iTunes, aber unter Geocaching fand man uns erstmal gar nicht. Dann dauerte es ganz lange und plötzlich fand man den Stereo-Feed unter Geocaching. Den Mono-Feed glaube ich bis heute nicht. Ganz, ganz schräg. Also das ist auch nicht richtig nachvollziehbar. Ich muss das mal eben starten. Jetzt habe ich natürlich durch dieses feine Mikrofon eher mal ein Geklicker oder Gerausche drauf, weil wenn ich irgendwie auch nur am Kabel reibe, da ist das Zoom einfach sehr empfindlich, muss ich mal sagen. Oh, was will denn? Nein, dieses iTunes, ne, das geht mir aber auch auf den Sack. Jedes Mal beim Starten will er updaten, jetzt soll ich irgendwas freigeben. Leck mich. So. Mal eben gucken. Jetzt suche ich nach Geocaching. Mal sehen, wie das aktuell ist. Ich habe jetzt auch lange nicht geguckt. Eigentlich ist mir iTunes auch nicht so. Funktioniert. Es bewegt sich gar nichts jetzt wieder. Es ist wirklich absurd irgendwie. Wo gehe ich denn hin? Auf Entdecken gehe ich so. Auf Entdecken. Jetzt gebe ich um Geocaching ein. Und es passiert nichts. Und da kann ich auch nochmal Podcast aussuchen. Willkommen bei Podcast. Ja, kann ich jetzt bitte mal suchen? Also jetzt ist wirklich, das ist nicht zu glauben. So, Geocaching. Und es passiert wieder nichts. Ja, also es hat irgendwie echt keinerlei Sinn. Also das ist ein solcher Rotz. Ich kann das überhaupt nicht, also ich weiß nicht, was er da jetzt sucht und findet, ich habe keine Ahnung, ich mach's auch wieder zu dem Müll, tut mir leid, die Apple-Welt wird nicht meine und iTunes erst recht nicht. Auf jeden Fall gibt's uns da mittlerweile zu finden, beide Feeds, wenn auch nicht unbedingt immer unter Geocaching, aber mindestens einen davon. Da haben wir auch schon ein paar Bewertungen bekommen, als wir am Anfang mal nachgesagt, oder André hat es erwähnt. Vielen Dank dafür, Kinas. Das ist wirklich immer gut. Das ist tatsächlich hilft das. Und dann halt lange nichts mehr. Gut, ich habe auch mitgekriegt, man muss das immer wieder erbetteln, damit die Leute da mal was loggen. So wichtig finden wir es dann auch nicht. Ich guck gerade doch nochmal, weil ich ja immer noch auf der verzweifelten Hoffnung bin. Jetzt mal irgendwie, jetzt finde ich das endlich. Genau, 8 Bewertungen haben wir auf dem. Jetzt muss ich erstmal ausmachen. Jetzt kommt Heike und sabbelt. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. So. Ja, ich gucke gerade mal bei der Stereo-Variante. Ist die letzte Rezession vom 18.26 und die hat immerhin 8 Rezessionen gekriegt. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, was beim Mono so ist. Mann, das ist auch alles unübersichtlich, ey. Mono wäre sowieso die bessere Variante, weil das so unsere Hauptvariante letztlich ist. Da haben wir, wo finde ich das wieder, da oben. Da haben wir nur 3 Rezessionen. Da ist die letzte vom 30.12.2019. Also man sieht ganz klar, da haben wir nicht viele bekommen. Aber das ist auch nicht weiter tragisch. Also nicht falsch verstehen, das ist nicht so entscheidend. Wenn ich jetzt darauf gehe, dann ist auch nur ab Folge 8 drin zu finden. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er wieder irgendwie nach einem Jahr oder, nee, ist ja nicht ein Jahr. Ja, weiß ich auch nicht. Ist wie gesagt, also iTunes ist so seine Welt für sich. Ja. Na gut, iTunes her. Am 5.10. war dann Folge 2. Das war dann allerdings schon gleich die erste Sonderfolge, weil André und ich da mal auf dem Event waren zusammen und wir da dann aufgezeichnet haben. War auch mal ein spannendes Erlebnis und danach war dann, ja, ergab sich das gar nicht mehr so, weil dann kam auch schon, ja, ein paar Monate später Corona und dann dadurch hat sich das alles ein bisschen mit diesen Outdoor-Folgen, hatte sich das erstmal so ein bisschen erledigt. Mal sehen, irgendwann werden wir da wieder mit anfangen, mit Sicherheit, aber im Moment ist halt schwierig. Ja, am 10.10. war es dann soweit, dass so viele Spenden angekommen waren, dass wir dann mal ein bisschen Transparenz erzeugt haben, was uns ja immer wichtig ist und am Herzen liegt. Das heißt, wir haben einfach mal ein bisschen aufgeschrieben, erzählt, wo für was von wem gespendet wurde. Und das war wirklich viel. Wir haben jetzt also wirklich auf Auphonic im Moment immer noch, ich glaube, für die nächsten 4, 5 Jahre genug an Guthaben, um da kostenfrei übersetzen zu lassen. Die PodWG hat auch ihren Teil bekommen. Auch die Leute von PodSeed, die da unsere Statistik und unseren Downloadbereich machen, haben ihre Sachen bekommen. Da hat jeder genug bekommen. Da waren wir echt froh drüber und stolz, dass unsere Hörer da so viel spendeten, ohne dass wir da groß was von gesagt hatten. Vielen Dank auch hier nochmal. Dieses Jahr haben wir irgendwann gesagt, hört mal auf zu spenden. Ihr habt für Holger jetzt so viel gespendet. Und das war wirklich begeisternd, was da reinkam. Das reicht. Den Rest können wir auch selbst finanzieren. Für dieses Jahr habt ihr echt mehr als genug getan. Ja, nächstes Jahr könnt ihr mal wieder für die PodWG oder PodSeed. Das sind eigentlich die einzigen beiden, weil für Auphonic haben wir wirklich genug was geben, wenn es unbedingt sein soll. Aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht wirklich locker übrig habe, behaltet es. Wir haben kein Geldproblem. Das ist kein Thema. Und wir sind auch so zufrieden mit dem, was wir haben und kriegen. Ja, 12.10., da kam sogar mal der erste Artikel von André, warum ist hier nichts zum Tauschen? Ja, wird jetzt auch Zeit, dass du mal den zweiten schreibst, ne? André, wenn du das hörst, du kannst also gerne auch mal wieder einen Artikel schreiben, weil mir fällt im Moment auch nicht so viel ein. Ich habe auch so ein bisschen Sommerloch, haben wir ja, naja. Ja, am 13.10., und da könnt ihr es nachlesen, haben wir den auch mal erläutert, warum der André Poilettentapir eigentlich der Yeti ist. Da könnt ihr das selber nachlesen im Blog. Ja, 21.10., die ersten Woodcoins gehen in die Caches. Das heißt, wir haben das erste Mal so Woodcoin für uns selber produzieren lassen. Natürlich bei Super Mario, wo sonst. Klar ist Coins immer noch das Edelste. Und seitdem ich dabei bin, wollte ich immer mal eine Coin machen. Aber ich habe auch immer, das ist mir einfach zu teuer. Also nicht, dass ich es nicht bezahlen kann, sondern einfach zu teuer. Ich finde, so eine Coin ist das nicht wert. Wenn ich die für 2, 3 Euro kriegen würde, wäre es eine Überlegung. Aber 10, 12, 13 Euro, nee, ist mir eine Coin definitiv nicht wert. Diesen Plastik-Token-Kram, ja, ist nicht meins, halte ich nicht viel von. Also, die Woodcoins sind für mich der beste Kompromiss. Ja, kann man auch als Grillanzünder nehmen, aber ist ja auch dann positiv. Das ist ja gerade das Schöne daran. Das ist sogar noch Bio, dann kann man sogar noch in den Ofen stopfen. Also das, ja, deswegen bei uns wird das wohl hauptsächlich immer Woodcoins geben, wenn wir mal was machen. Aber so viel machen wir da auch nicht. Wer will das alles haben? Also ich finde diese ganzen Giveaways oder diese Kärtchen, die dann noch an Caches irgendwo hinterlegt werden, aus Plastik am besten noch. Nein, no, never. Am 25.10. kam dann Folge 3. Ja, beim 16.11. haben wir dann das erste Mal auch ein Dankeschön für die ganzen vielen Postkarten gebracht. Da freue ich mich immer noch drüber. Also Postkarten, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ist einfach was Schönes. Das ist, da sieht man, die Leute müssen sich auch mal Mühe geben und per Hand wieder was schreiben. Das steckt im Briefkasten überraschend. Da steht kurzer Text drin, das zeigt mir einen Ort, den ich vielleicht noch nicht kenne. Ach, das ist einmal eine schöne Sache mit den Postkarten. Also immer gerne an uns, wenn ihr Lust und Zeit dazu habt. Ja, am 22.11. dann Folge 4, die erste ohne Holger. Damals hatten wir noch nicht so viel dazu gesagt, weil wir es halt erstmal sehen wollten, was jetzt überhaupt ist. Dann am 8.12., da mussten wir den Spendenwahnsinn dann wirklich bremsen, weil es einfach so viel reinkam, dass es schon irgendwie, das ist schon absurd. Hat ja dann aber auch geklappt. Also am 20.12. Folge 5, kurz vor Weihnachten. Und ich habe dann am 24.12. die Woodcoins für die Helfer auch verschickt. Ich fand das, also wir haben da so eine Handvoll Helfer, wollen wir jetzt gar nicht sagen, wer alles. Der bekannteste natürlich Interceptor, weil er immer jedes Mal mitschreibt. Und da die alle nichts kriegen, habe ich gedacht, gut, jetzt machst du mal ein paar Woodcoins. Hab mir ja vorher so einen Laser gekauft und habe so ein paar selbst entworfene Woodcoins verschickt. Keine Ahnung, wie viel davon noch gibt und wie viel davon im Ofen sind, aber auf jeden Fall wollten wir den Helfern auch mal was Gutes tun und ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen, hatte ich so das Gefühl. Ja, am 24.01. im Januar dann die 6. Folge mit der Erläuterung zu Holger, warum er nicht dabei ist. Was natürlich schön, aber gleichzeitig auch erschreckend ist, ne? Das ist eine Folge mit fast den meisten Zugriffen gewesen. Also kaum passiert mal was Schlimmes, dann greift das aber auch. Einerseits klar, wir machen Boulevard, uns ist das durchaus bewusst, dass natürlich Negatives sich besser verkauft als Positives. Aber es ist schon auch ein komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Gut, aber wir haben es rausgehauen. Wir mussten ja mal irgendwann was dazu sagen. Am 4.2., also 2 Wochen später, kam dann auch so eine Sonderfolge mit 1 Minute von Holger. Mehr konnte er zu der Zeit gar nicht. Wir waren ja froh, dass er überhaupt wieder konnte. Sie ist aber auch sehr gut angekommen. Am 25.2. dann nochmal ein großer Dank an die Community schriftlich, weil das, was da geleistet wurde, also das hat den beiden echt über eine schwere Zeit geholfen. Also nicht nur finanziell, auch so alleine, was da an Karten kam und guten Wünschen und Hilfe. Also das war klasse, was die Hörer da geleistet haben. Und Und 3 Tage später, am 28.2. kam dann Folge 8, bevor ein Tag später das Event auf dem Wilseder Berg stattfand. Da freue ich mich jedes Mal wieder drauf. Diese Events auf dem Wilseder Berg, die so im Zeichen von der schweigenden Mehrheit, also im Podcast stehen, die sind immer was Besonderes. Kann man gar nicht anders sagen. Das war schon echt, das war richtig cool. Also das war auch wieder viele Hörer da. Das hat viel Unterhaltung. Das hat einfach Spaß gemacht, ohne Wenn und Aber. Das war klasse. Und im März dann praktisch Corona alles verhindert, was mit Events zu tun hatte. Also da konnte da nichts weiterkommen. Wir waren echt froh, dass wir das Event Wilseder Berg da noch gemacht haben. Ich weiß noch, wie wir da oben standen. Da war Corona so ein kleines Nebenthema. Man wusste schon, irgendwie kommt da was. Aber es war halt noch nicht so aktuell, so dass es da oben eigentlich gar kein Problem war. Ja, eine Woche später hätten wir schon nicht mehr machen können. Bin ich froh, dass wir das noch geschafft haben. Und mit dem 29.09. war es natürlich auch noch für die 366er Matrix klasse. Am 25.03. dann Folge 9, nichts Besonderes. Am 13.04. haben wir dann Folding Home angefangen, Rechnen gegen Corona, läuft auch heute noch. Habe ich jetzt natürlich nicht mehr so oft erwähnt, weil es eher so ein, ja, wie soll ich denn sagen, ist ja eher so ein Nebending. Also für den Podcast jetzt nicht so wichtig. Ist halt sowas wie früher diese SETI-Programme, da kann man halt mal gucken, Da wird die Rechenleistung der User, die sich da anmelden, dafür benutzt, um diverse Rechenaufgaben in der Forschung gegen Corona zu erledigen. Kann man positiv, negativ sehen, keine Ahnung, da wird jeder seine eigene Sicht drauf haben. Ich will gerade mal aufmachen im Hintergrund. Ich fand es halt witzig und ich habe einen Rechner im Keller stehen, den ich nicht benötige und der rechnet jetzt halt Tag und Nacht für dieses Anti-Corona. Und ich war auch erstaunt, also es haben sich relativ schnell, doch wir sind jetzt zurzeit 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 Leute damit rangemeldet und rechnen alle mit. Na klar, sind ein paar nur mal kurz dabei und haben dann auch wieder aufgehört. Das ist aber auch völlig okay. Wir haben es halt ausprobiert, war vielleicht nicht ihr, es ist auch in Ordnung. Aber es sind doch noch so, ich würde mal sagen, so 6, 7 sind sehen wir aus, als wenn sie das immer noch relativ aktuell betreiben. Richtig nach vorne powert uns natürlich wirklich mit 12 Millionen Credits der Rollsplit-Kalle. Ich habe über ihn gesprochen, er hat auch eine super Grafikkarte. Das ist unglaublich, was das ausmacht. Weil der zweite ist dann Marc GN und der ist genauso lange im Prinzip dabei, hat aber 2 Millionen. Und der dritte bin dann ich auch gerade mit 2 Millionen, der nur am längsten dabei ist. Also man sieht, was so eine Grafikkarte bringt. Ist schon spannend. Da sind dann noch einige selber, ist ja auf dem Blog auch verlinkt, könnt ihr euch angucken. Wer noch Lust hat, mal wieder was reinzuschmeißen und mitzumachen. Wir sind jetzt auf, was sind wir denn eigentlich, Mensch? Genau, Active CPU, wir sind 50 Days, 19 CPUs. Also ein paar sind noch dabei, offensichtlich. Und wir haben einen Score von 20 Millionen und sind im Team-Ranking auf Platz 7.300 von 254.000. So schlecht ist das auch nicht. Also ihr seht, Folding Home läuft noch. Ja, dann kam am 23.04. Folge 10, 20.05. Folge 11, 19.06. Folge 12. Wir halten also so diese 30 Tage eigentlich ganz gut ein. Das passt auch für uns ganz gut. Das ist einfach, André hat 2 Kinder, kleine, also noch richtig junge. da ist es mit der Zeit halt immer schwierig, ne? Die kommen jetzt aus dem Fußballalter, er hat ja davon geträumt, dass er dann auch mal Cash nebenbei machen kann und muss jetzt lernen, dass er am Platz zu stehen hat und zuzugucken. Ja, aber das sind so die Lernerfahrungen. Am 28.06. kam dann nochmal Folge 13, das war eine Sonderfolge aus Kappeln. Da habe ich einfach im Urlaub mal ein bisschen was aufgezeichnet, was so auf die Caches bezogen war. Ganz netter Ort Kappeln, muss man aber mögen. Also wir sind mehr die Harz-Leute, aber Kappeln ist für manche bestimmt auch interessant. Am 9.07. hat sich dann 7MID2, also einer unserer Hörer, 7MID2, hat eine Cache-Liste angelegt. Dann auch verlinkt bei uns, da sind praktisch alle Caches, die wir mal so als Empfehlungen hatten, drin. Finde ich super, dass einer die Liste macht und pflegt, weil das war jetzt für uns echt zu viel, das auch noch zu machen. Ja, am 16.07. dann Folge 14. Am 13.08. Folge 15. Das war ja bis jetzt so der größte Aufreger, würde ich mal sagen. Die grasende Folge mit den zwei größten Bloggern der Szene. Ja, könnt ihr alles in der Folge hören. Die hat aber wirklich Aufregung mitgebracht. Also da war Zugriffszahlen schnellten in die Höhe, Kommentare ohne Ende. Es ist vor allem die beste Werbung für uns, hätte ich gar nicht gedacht vorher. Aber auch für die, die da etwas kritisiert wurden, das mal vorsichtig zu sagen. Denn auch für die war das letztendlich eine gute Werbung. Denn wie ich von Polydentapier hörte, haben die bei Instagram wohl auch reichlich mehr Abonnenten danach gehabt. Also alles gut. Wir stehen dazu, was wir da geliefert haben und ja, ist sowieso schon wieder erledigt. Ich sag ja auch, immer nach 2 Wochen spricht ja eh keiner drüber, sich aufzuregen, was soll das bringen. Ja, und die letzte Folge, die habt ihr ja gerade erst praktisch im Podcatcher gehabt, ist vom 10.9. Ja, da haben wir das Jahr dann sozusagen erstmal abgeschlossen, podcastmäßig. Bis auf diesen, der jetzt als Sonderfolge wieder rauskommt. Und ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht im Urlaub in Frankreich dann auch nochmal ein bisschen was aufzeichnen. Weil das ist da in den Pyrenäen. Das könnte cache-technisch gar nicht ganz interessant werden, denke ich mal. Ich weiß es natürlich nicht, aber ja. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Das waren ja so die Sachen, die wir über das Jahr jetzt gemacht haben. So lange ist ja nun Jahr auch nicht. Ich kann mal gucken in die Website-Statistiken hier wo kriege ich die denn genauer? Da, du hast eine erweiterte Statistik vom Blog, der ja auch ein bisschen den Podcast betrifft. Und wenn ich jetzt gehe auf Jahre, genau, dann haben wir 2019 haben wir so 17.800 Aufrufe gehabt bei 8.000 Besuchern und dieses Jahr bisher 30.000 Aufrufe bei rund 14.500 Besuchern. Ja, ob das viel ist oder nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es gibt ja eh keiner seine Zahlen raus außer uns. Von daher habe ich keinen Vergleich, kann ich nicht wirklich sagen. Die meisten kamen über Facebook, das sind so 7.000, danach Suchmaschinen 4.5, dann Twitter mit 2-3 und dann ist der Rest so unter ferner liefen. Schwer zu sagen, Beiträge, welche da am besten waren, das ist ein ziemlicher Mix, also da ist gar nicht so groß der Unterschied. Der Suchbegriff ist auch witzig, der meistgenutzte war Amazon und dann die schweigende Mehrheit. Das Amazon vorne ist, erstaunt mich auch etwas. Die meisten Klicks, die wurden dann auf die Geocaching, also auf die Caches natürlich gemacht und die zweitmeisten auf YouTube. Ja, die drittmeisten übrigens auf Amazon, wobei wir da keine Affiliate Links oder was benutzen, sondern das ist für uns, ich mag das nicht. Ich will da kein Geld mit verdienen, ich will das auch nicht versteuern müssen. Deswegen immer denke ich, ja, macht mal wie ihr wollt, aber uns interessiert das nicht so. Zugriffsmäßig, muss ich immer erstmal auswählen. Das kann man ja bei Podseed gucken. Da haben wir das ja mal irgendwann hinterlegt. Da muss ich mal gucken. September 2019, zack, go. Was da so vorne und hinten liegt. Wie gesagt, wir lagen früher mal bis zu 4.000 Zuhörern mit der alten Version des Podcasts. Bei diesem liegen wir so 500, 600. Ja, ist wohl eine Kombination, dass auch, weiß ich nicht, vielleicht sind wir schlechter geworden, keine Ahnung, das kann man aber selbst schlecht beurteilen, aber ich höre noch nicht mehr so viele Podcasts, jedenfalls bei den Geocachern. Ja, ist eine Kombination aus allem Möglichen, keine Ahnung, das kann ich auch nicht, wo soll ich es auch herkriegen? Wenn ich gucke, die meistgehörte Folge war die 6. Ja, das war das mit Holger. Die ist also weit vorne, die liegt so bei 1200 Hörern. Ja, das war die meiste. Das zweitmeiste, ja, das ist, der kommt dann wieder so ein Mix, weil das Stereo und Mono ja noch immer ist. Ja, weil wir liegen, weiß ich nicht, 5, 6, 700, das ist so wohl das, wo wir uns eingependelt haben. Ich finde es interessant, ich gucke mir das tatsächlich auch öfter mal an, aber letztendlich ist es uns egal, also keine Sorge, selbst wenn das nur noch 100 sind, dann werden wir trotzdem weitermachen. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir alles erstmal, was wir im letzten Jahr so gemacht haben, mal zusammengefasst. Wen es interessiert. Ne? Wie geht's weiter? Ja, genauso wie jetzt. Eigentlich sind wir ganz zufrieden. Ich persönlich würde tatsächlich ganz gerne nochmal ab und zu von außen draußen berichten. So hatte ich auch eigentlich gedacht, mal nach Hannover zu fahren, eine Aufnahme zu machen. Hatte ich heute tatsächlich überlegt, aber das möchte Heike auch nicht so gerne jetzt in so Corona-Zeiten und 2 Tage vom Urlaub. Hat sie auch vollkommen recht, ist das doof. Aber so ein bisschen mehr Außenberichte wollen wir wieder machen. Aber da muss man halt echt abwarten, wie sich das alles entwickelt und was wann wieder möglich ist. Im Moment wird es eher dünn bleiben. Also einmal im Monat eine Folge, das ist weiterhin das Ziel. Das klappt ja auch bis jetzt ganz gut. Dann hoffen wir, dass Holger wieder dazu kommt. Mal sehen, wie sich das dann zu dritt gestaltet. Dann entspannt sich das vielleicht noch mehr. Keine Ahnung, wie das laufen wird. Mit den Folgen an sich sind wir sehr zufrieden. Ich habe eine Kleinigkeit, ich habe mich gestern bei der Folge, vorgestern, wirklich einmal über mich selbst geärgert. Ich habe irgendwo gesagt, Stück Scheiße, und das über einen Cacher, das ist ein No-Go, das über einen Owner, das ist tatsächlich ein No-Go, das war ein Fehler. Da werde ich auch weiter nochmal drauf achten, dass mir das nicht nochmal passiert, weil das mich richtig, richtig geärgert und beschäftigt hat. Das ist aber bei Live-Kriegs halt nicht wieder raus, das ist da jetzt drin und das bleibt da auch drin. Selber schuld, wenn ich so doof bin. Das hat mich gestört. Das wird hoffentlich auch nicht so kommen wieder. Ich denke sowieso, mit Holger entspannt sich das nochmal, weil dann sind 3 Meinungen, das kann eigentlich, glaube ich, nur dem Ganzen gut tun. Jo, ansonsten, wie gesagt, werden wir das so weitermachen wie bisher. Auch die Monatsfolgen werden so bleiben. Uns interessiert halt Boulevard und wir werden auch weiterhin mal so heißes Eisen anfassen, wie das eben mit den beiden grasenden Campern so war. Weil wenn das einer uns so vermeldet und wir können das nachvollziehen und alles belegen, natürlich, warum soll man nicht drüber berichten? Wer in der Öffentlichkeit steht, muss damit leben, dass über ihn berichtet wird, geht uns doch genauso. Das ist doch auch nicht so ungewöhnlich. Und dann muss man mal eins ganz klar sagen, das hatten wir auch schon mal als Disclaimer früher. Wir machen hier Boulevard und wir machen eine Show. Das heißt, nicht immer alles bierernst nehmen. Natürlich kann man uns mal was übel nehmen, finde ich gar nicht schlimm. Aber trotzdem nicht alles so bierernst nehmen, ja? Das wird auch manchmal ein bisschen zu salopp formuliert, gar keine Frage. Aber insgesamt ist es auch immer ein bisschen Show und Boulevard. Das Ganze bleibt ein Spiel und ob da einer bescheißt oder nicht. Ja, das tut doch höchstens ihm weh und nicht uns oder was. Ja. Na gut, ein Jahr rum. Gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Im Moment, wie gesagt, Außenberichterstattung und so ist ja alles ein bisschen schwierig. Themen sind natürlich auch im Moment immer ein bisschen schwierig. Gibt da nicht mal Events oder sowas. Und wenn, dann, naja, auf Abstand, das alles kompliziert. Na, mal sehen. Bis jetzt haben wir am Anfang hatten wir überlegt, auch einen Misch zu machen zwischen Geocaching und irgendwann dann zu wechseln auf normale Themen. Das haben wir uns irgendwann abgeschminkt. Erstens gibt es genug andere Podcasts für normale Themen. Zweitens haben wir jedes Mal so viel Geocaching-Themen, dass wir froh sind, wenn wir unter 3 Stunden bleiben. Obwohl wir echt immer das Ziel haben, 2 Stunden, das soll man so irgendwie mal sich drauf einpendeln. Vielleicht in dem jetzt kommenden Jahr. Ja, dann war's das eigentlich. Dann wünsche ich euch ein frohes Schaffen. Ist immerhin mal wieder eine kurze Folge diese. Das heißt, die könnt ihr dann mal wieder auch auf einer kleinen Fahrradtour oder so hören. Und senken natürlich auch unseren Schnitt, aber hilft ja nichts. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche euch alles Gute und man hört sich.